Der Kampf mit dem Doppelgänger. Der Unterschied, der zwischen der katharischen Weltanschauung und derjenigen des kriegerischen Ordens des Gral besteht, wird vom Einsiedler Trevrizent selbst dargestellt, als er sich von seinem Neffen Parzival verabschiedet. Er sagt zu ihm: Das große Wunder ist nicht eher geschehen, bis du, Parzival, mit deiner Herausforderung und Begeisterung dir das Zugeständnis Gottes gewonnen hast, ihn dazu zwingend, und die allmächtige Dreieinigkeit hat deinem Wunsche stattgegeben, sich deinem Willen beugend. Ich selbst war wie ein Hindernis, dich von dem Kampf um den Gral abhaltend, als er zu ihm von Demut und Reue sprach. Nun beuge ich mich und gehorche dir, mein Neffe und Herr. Und fährt fort: Niemals hat die Göttlichkeit aufgehört, gegen den Feind zu kämpfen. Nun kann Parzival aufbrechen, um sich mit dem vertrauten Ausländer zu treffen. Er tritt ihm in einer Lichtung zwischen großen Bäumen entgegen, entschlossen, den Kampf zu eröffnen. Jener ist beinahe ein Riese von zwei Farben, schwarz auf einer und weiß auf der anderen Seite. Sein unbedecktes Gesicht erscheint wie Pergament, beschrieben mit seltsamen Schriftzügen. Seine Rüstung übertrifft jede mögliche Beschreibung. Sie besteht aus nie gesehenen Edelsteinen in dieser Gegend. Sie wurde für ihn von seiner geliebten Königin Sikundilie de Tabronit angefertigt. An der Spitze seines Helmes war ein Stein eingelassen, der im Orient Anthrax genannt wird, im Okzident als Karfunkel bekannt ist. Sein Schild bestand aus Asbest, ein Material, das dem Feuer widersteht. Und in diesem waren Smaragde und Rubine eingelassen. Die Königin Sekundilie hatte ihm als Emblem einen Gegenstand, genannt Echidemon, mitgegeben. Der Karfunkel kam von der Venus, dem Doppelstern, der des Morgens Wotan Luzifer ist und am Abend Freya Lilith. Parzival blieb dort unbeweglich, wie gelähmt stehen vor dieser eindrucksvollen Erscheinung, in der er einen vertrauten Ausländer zu erkennen glaubte. So als ob ein jeder dieser Männer das Herz des anderen in sich trüge. Er ahnte eine fremde Vertrautheit. Jener Fremde aus dem Orient war ein Heide mit einem stets offenen Herzen für den Amor und demzufolge zum Kampf bereit. Auch er suchte den Gral. Und seine Königin Sekundilie war sein Liebesschild, weil sie in ihm kämpfte. Er würde im Turnier gegen Parzival siegen, es sei denn, dass dieser auch seine geliebte Gemahlin Contviramours für sich kämpfen ließ. Und Wolfram von Eschenbach, der Erzähler dieser Geschichte, ruft aus: O mächtiger Gral und strahlende Contviramours, der Held, der euch beiden dient, steht hier vor der größten Gefahr, die er jemals gekannt. Falls er seine Gedanken nicht in Richtung der Liebe lenkt, wird er unausweichlich in den Händen seines Gegners sterben. Der Kampf zwischen den Titanen ist großartig. Die Schläge folgen aufeinander und die Rüstungen widerstehen noch. Die Schwerter stoßen aneinander, fallen auf die Helme und die Schilde. Der Kampfschrei des Heiden ist Tabronit, Name einer Stadt zu Füßen des Mont Elbrutz im Kaukasus, Stadt der Asen. Parzival steht zum ersten Mal kurz vor dem Verlieren. Die Schläge lassen ihn sich beugen und Wolfram von Eschenbach ruft aus: Warum bist du so langsam, Parzival, deine Gedanken auf die keusche und anbetungswürdige Frau, deine Gemahlin, zu konzentrieren? Willst du nicht weiterleben? In diesem höchsten Augenblick denkt Parzival an seine Geliebte und an die Zwillingskinder, die sie keusch empfangen hat, Kardes und Loherangrin. Keusch empfangen, sagte Wolfram, ohne die Jungfräulichkeit zu verlieren. Und Parzival schmettert seinen Kriegsruf: Bel Repair, das Land und das Schloss seiner Gemahlin, schöne Genugtuung. Er tut einen mächtigen Schlag mit seinem Schwert, es durch die Mitte zerbrechend. Dieser Kampf der Riesen wurde in der Säule des Chastel Marvail beobachtet, das heißt durch die Siddhas in Hyperborea und durch die Priesterinnen des Amor, die dies an den Hof des Königs Arthur weiterleiten. Nun hält der heidnische Krieger inne, als er sieht, dass Parzival sein Schwert zerbrochen hat. Er öffnet das Visier und nähert sich seinem Gegenspieler. Er gibt seinen Namen an. Es ist ein Angewin. Beide sind Angewin. Somit entdecken sie, dass sie die Söhne Gamorets sind, der sein Leben in den Dienst der heiligen Ritterlichkeit des Armor stellte. Der orientalische Bruder wusste nicht, dass sein Vater gestorben war und hatte sich auf die Suche nach ihm durch die Länder des Westens begeben. Er spricht: »Mein Bruder, du und ich, wir sind eins, wie es ein rechtschaffener Mann und seine Gemahlin ist.« Und als er von dem Tode seines Vaters erfährt, »O Schmerz, durch die Trauer um den, für den es keine Wiederkehr gibt. Mein Vater Gamoret, du und ich sind eins, obwohl wir wie drei verschiedene Wesenheiten angesehen werden können. Auf diese Weise hast du gegen dich selbst gekämpft, und ich bin geritten, um mit mir selbst zu kämpfen und hätte mir mit Freuden selbst den Tod gegeben. Indem du so wild mit mir kämpftest, hast du mein eigenes Leben verteidigt. Jupiter hat dieses Wunder vollbracht. Seine Macht hat uns geholfen, sich zwischen uns und den Tod stellend.« Nach dem Lesen dieser Zeilen soll niemand glauben, dass Wolfram von Eschenbach nicht gewusst hat, was er schrieb. Er hat das Geheimnis der tantrischen Alchemie des Amor offenbart, sowie der alchemistischen Trilogie. Gamoret, Parzival und Feirefitz, Name des Bruders aus dem Orient, des Asen aus dem Kaukasus. Beim Schlag von Parzivals Schwert, als dieses zerbrach, fiel das Ezidemon vom Helm des Kriegers. Und das mysteriöse Kleinod blieb auf der Erde liegen, wie der Gral, als er aus Luzifers Krone fiel. Hierin steckt eine sehr umfassende Symbolik, entsprechend dem Christentum der Externsteine von Wotan. Das sich Wiederfinden der beiden Brüder, der kosmische Kampf, der Stein des Gral, das zersprungene Schwert, die Worte von Feirefitz über die Trilogie des tantrischen Amor, der Kaukasus, Tabronit, also Thule, und die Rückkehr der beiden Brüder an die Tafel des Königs Arthurs, das ist der polare Kreis von Hyperborea. In Wahrheit der Umkreis der Swastika Levogira, der von den Kriegerhelden des Ordens des Schildes, des Grals, des Kriegerordens von Wotan Luzifer durchwandert wird. Und Feirefitz bekleidet sich mit dem leuchtenden Mantel der Sterne und trägt die Krone Luzifers. Parzival lachte und weinte heimlich und sagte zu seinem Bruder: »Am Hofe Arthurs oder Arktos des arktischen Pols werden wir unsere wahre Rasse finden, Menschen, aus deren Blut wir geboren sind. Schauen wir uns ins Antlitz, wir sind Hyperboreer.